When my wife and I came here, we were like 20. I was 27 years old. Als meine Frau und ich hierher kamen, also ich war damals 27. We didn't know anybody. Wir kannten niemanden hier. Just a few missionaries. Es waren nur ein paar andere Missionare auch da, die wir kannten. Money. Wir hatten kein Geld. Just what we saved in America, we had in a bank. Nur das bisschen, was wir gespart hatten in Amerika auf der Bank. And we just lived like two crazy young people who didn't know any better. Und wir haben einfach so gelebt wie so ein verrücktes Paar, junges Paar, das es einfach nicht besser weiß. And I got wood out of the Wienerwald to heat the apartment. Und ich habe dann Holz gesammelt im Wienerwald, um zu heizen. Went to Nashmart and bought the old vegetables that were cheaper. Und bin dann immer zum Nashmart gegangen, habe das etwas ältere Gemüse gekauft, das billiger war. I made my own pickles because I couldn't afford to buy pickles. Habe meine eigenen Gurken eingelegt, weil and ich mir das nicht leisten konnte. We had a dream that God wanted to do something in this country. And he wanted to use us. Und wir hatten einen Traum, dass Gott etwas in diesem Land tun will und dass er uns dazu verwenden möchte. And it's a short 24 years later. Und nur kurze 24 Jahre später. And we own this building. Sind wir hier, wir besitzen, haben dieses Gebäude gekauft. 350 people who come on the weekend. Haben etwa 350 Leute, die am Wochenende zum Gottesdienst kommen. We have an MCA school and a great kindergarten. Haben eine Schule und auch einen ganz tollen Kindergarten. I was just invited this week to do a seminar for some Russian pastors in Moscow. Und erst diese Woche wurde ich eingeladen, um in Russland ein Seminar für Pastoren zu halten. Going off to Liberia in a month. Und in einem Monat fliegen wir nach Liberia. And we do so many different things that people do in our church, like reach out to drug addicts and. Und es gibt so viele Dinge, die auch hier in der Gemeinde geschehen, wie ein Dienst für Drogensüchtige. And what does God want to use this group of 300 people to do? Und die Frage ist, was möchte Gott mit dieser Gruppe von 300 Menschen machen? Wenn zwei junge Menschen ihren Platz finden können im Plan Gottes. Was kann Gott mit 300 Menschen machen, die ihren Platz finden in seinem Plan? In my heart burns this vision to impact this country. Und in meinem Herzen brennt diese Vision, wirklich einen Unterschied zu machen in diesem Land. And I will give everything for it. Und ich werde alles dafür geben. And it happens through the local church. Und ich weiß, dass es durch eine lokale Gemeinde geschieht. Do you realize how many people are visiting us here and there? Ist euch eigentlich bewusst, wie viele Leute uns einfach nur besuchen kommen? People who come to see what God is doing here. Die einfach kommen, um zu sehen, was Gott hier bei uns tut. We are being observed. Wir sind beobachtet. This is the house of the Lord. Das ist das Haus des Herrn. And the potential of what God wants to do in this house is unbelievable. Und das Potenzial, das Gott mit diesem Haus tun will, ist unglaublich. And our attitude toward the house of God will make all the difference. Und unsere Einstellung diesem Haus Gottes gegenüber macht den großen Unterschied. You are needed. Du wirst gebraucht. When all of us begin to think that, well, I'm not needed. I'm just a small part. Und wenn jeder sich nur denkt, naja, ich werde nicht wirklich gebraucht, ich bin nur ein ganz kleiner Teil. What if the parts of your body started to think, well, I'm not needed. I'm just gonna detach myself while the body is asleep and just go somewhere else. Wie wäre das, wenn sich einfach die Teile eures Körpers denken, ich werde heute nicht gebraucht und sich loslösen und sich verabschieden? The first night you'd wake up with no fingers and probably one ear and one eye. Vielleicht nach einem Tag wären die Finger und ein Auge weg und auch ein Ohr. Und vielleicht then, die Hälfte der Zehen. Then the next night the rest of the body would be so discouraged, your elbow would be missing, and then by the end of the week. Und dann wäre der ganze Körper so entmutigt, dass vielleicht sich der Ellbogen auch verabschiedet und am Ende der Woche. Just be a head, a skull laying on the bed. Ein Kopf oder ein Schädel wäre nur noch no da. No eyes, no ears, no body, just laying there. Der auf dem Bett liegt, keine Ohren, keine Augen. And saying, hey, which is the mouth? Where'd everybody go? Und es ist nur noch der Mund, der sich bewegt und sagt, hey, wo sind alle hin? Where's my mouth? Oh. Wo ist mein Mund, ja? We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. Your place is important. Und dein Platz ist wichtig. And today I'd like to address that for the third time, finding our place. Und heute möchte ich das zum dritten Mal ansprechen. Es geht darum, seinen Platz zu finden. I got three emails this week. Und ich habe diese Woche drei E-Mails bekommen. Two emails and a conversation also eigentlich last zwei Sunday E-Mails. Night after church. Und dann hatte ich noch ein Gespräch am Sonntagabend nach and dem it was the same question. Und es war immer die gleiche Frage. What if I've lost my place? Was ist, wenn ich meinen Platz verloren habe? Oder was ist, wenn ich an einem falschen How Ort do I bin? Find my way back to the right place? Wie finde ich meinen Weg wieder zurück, da wo ich sein soll? This is a common problem. Und das ist ein sehr weit verbreitetes and Problem. As we go to the story of Abraham this morning, und wenn wir uns heute Morgen die Geschichte des Abraham ansehen, we start with Genesis chapter 12, und wir fangen an in 1. Buch Mose, Kapitel 12, this is a promise that God gave Abraham that we talked about last week. Dann finden wir da ein Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, und das haben wir schon letzte Woche erwähnt. And I want to read this promise that so typifies and characterizes our place. Und ich möchte einfach dieses Versprechen Gottes vorlesen, das wirklich so typisch ist für uns auch und für unseren Platz. I will make you into a great nation. Von dir soll ein großes Volk abstammen. I will make you into a great church. Ich werde dich zu einer großen Gemeinde machen. I will bless you. Ich werde dich segnen. And make you famous. Und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. You will be a blessing to others. Und ich will dich zum Segen für andere machen. When I'm in my place, I am blessed and I'm a blessing to others. Wenn ich da bin, wo ich sein soll, bin ich ein Segen für andere und ich werde auch selbst gesegnet. And this experience is so wonderful that people begin to know about it. Und diese Erfahrung ist so toll, dass andere davon hören. When we are in our place, we are blessed and everybody is blessed. Wenn wir an unserem Platz sind, werden wir gesegnet und alle anderen rundherum auch. And when people visit that place, und wenn Menschen dann dorthin kommen, they start to tell other people about that place. Fangen sie an, anderen Leuten davon zu erzählen, wie es dort zugeht. And suddenly you become famous in a sense. Und auf einer gewissen Art und Weise wirst du auf einmal berühmt. Or you become well known. Oder zumindest gut bekannt. That's the place of a blessing. Das ist der Ort eines Segens. My desire is this. Und mein Wunsch ist, that we would all find our places in such a way, dass jeder von uns seinen Platz findet in einer and solchen that we Weise. Would so comprehend the house of God, und dass wir das so verstehen, was ist das Haus and the Gottes family of God, und was die Familie Gottes bedeutet. People would drive from Switzerland, from Innsbruck, just to visit our church. Dass Leute vielleicht aus Innsbruck oder aus der Schweiz kommen, einfach nur um uns zu besuchen. We have a lady now who comes on Sunday. She drives all the way from Salzburg just to come to service, and she drives home. Wir haben eine Dame, die besucht unsere Gemeinde aus Salzburg. Sie kommt aus Salzburg hierher und fährt wieder nach from Hause. From Salzburg to come to church, and she drives home. Sie kommt von Salzburg hierher. Her, besucht den Gottesdienst und fährt wieder nach Hause. Und sie denkt, das ist ihre Gemeinde. Und manche von uns wohnen nur 20 Minuten entfernt und es ist uns irgendwie alles schon so vertraut. Wir nehmen es so als gegeben hin. What's the problem? We're not mixing faith, we're not believing. Wo ist das Problem? Vielleicht mischen wir nicht Glauben in das Ganze hinein. God is far away when he should be very near. Gott ist da irgendwie weit weg, wenn er doch ganz nah sein sollte. We've slowed down somehow when we should be right with God. Oder wir haben irgendwie uns eingebremst, wobei wir doch eigentlich wirklich Seite an Seite mit Gott sein sollten. Now let's go back to Abraham. Schauen wir noch mal zum Abraham. I want to show you a map of actually where Abraham came from. Und ich möchte euch hier eine Karte zeigen von dem Ort, wo Abraham herkam. Abraham came from what's today southern Iraq. Also er kommt, was heute im südlichen Irak liegt. And he came from a place called the Ur of the Chaldeans. Und die Stadt hieß Ur der Chaldeer. It's like that's where the Babylonian Empire was. Und da war auch das später das babylonische Reich. Well, actually at that time it's the Ur of the Chaldeans, the Babylonians. Okay, also the Babylonians were there. So his father Terah decided he would take Abraham and his nephew Lot and he would move up to the north. Also sein Onkel Terach nahm ihm Lot und ihn mit und sie zogen hinauf nach Haran. And they worked their way up the river and they came to a place that they lived and they named it Haran. Und sie zogen eben da den Fluss hinauf und nannten den Ort, wo sie dann oben waren, Haran. That was Abraham's older brother that died. Und Abrahams ältester Bruder starb. Let's go to the next map. And at that time, this is a picture of Ur. Und das ist ein Bild, an illustration of what Ur, it probably looked like. Eine Nachahmung, wie es wahrscheinlich ausgesehen hat. If you go a little further, this is a real picture of that temple tower that we saw on the illustration. Und hier seht ihr diese, also das ist eine Originalausgrabung, ist es dieses Tempelbautes, der vorher war. Go back to the other picture. den ihr vorher gesehen this habt. Is the illustration. Das ist die Illustration dieses and this, Tempels. This ziggurat still exists today. Und das, man nennt es Ziggurat, die sind, das steht eben heute noch. And Abraham probably walked those very steps maybe, or went around it, maybe not the steps, but he saw it for sure. Und Abraham hat dieses Gebäude mit ziemlicher Sicherheit auch gesehen. Now on this map you see that the time before Abraham was called by God. Also die Zeit, bevor Abraham von Gott gerufen wurde. The time between Ur and Haran. Also bevor eben Ur und Haran. But at Haran in the north, which is today present-day Turkey. Und Haran, das liegt in der heutigen Türkei. God called Abraham. Also als er dort wohnte, dort hat Gott ihn dann gerufen. To go into the land of promise. Und hat ihn in ein verheißenes Land gerufen. And so Abraham took Lot and his wife and they went down south into the land of promise. So hat Abraham Lot und seine Frau genommen und sie sind Richtung Süden gezogen. Okay. And when he was down there, und als er dort war, dort ankam, he found this place. Er fand diesen Ort and he made an altar to God und hat dort einen Altar gebaut. At a place called Bethel. Und diesen Ort nannte er dann Bethel. And Bethel means the house of God. Und das heißt das Haus Gottes. Bethel. Beth, das Haus God. Und El Gott. The house of the Lord. Das Haus des Herrn. And there Abraham built an altar and he worshipped God. Und dort hat er einen Altar gebaut und hat Gott angebetet. And he found this place. Und er hat diesen Ort gefunden. But something he found his place. Also er fand seinen Platz. Ja. And something happened to him that happens to all of us. Aber dann passiert ihm etwas und das passiert uns allen. A famine came. Es kam eine Hungersnot ins Land. There's nothing that will help us to lose our sense of place like a famine. Und dann nichts hilft trägt mehr dazu bei, dass wir uns irgendwie unseren Platz verlieren als eine Hungersnot. A crisis. Eine Krise. A crisis comes in and suddenly we're disoriented. Eine Krise kommt herein und wir verlieren die Orientierung. So Abraham has this idea that he's going to go down to Egypt. Und so hat Abraham die Idee, dass er noch weiter in den Süden nach Ägypten zieht. That his place is probably there. Dass sein Platz wahrscheinlich noch weiter im Süden ist. He goes further down. Und so zieht er weiter. And as he comes to the border of Egypt, he says to Sarah, his wife. Und als er da die Grenze überschreitet nach Ägypten hin, sagt er zu seiner Frau. You know what the Egyptians are like. Naja, du kennst ja die Ägypter. You are very beautiful. Du bist eine sehr schöne and Frau. And if Pharaoh wants you as his wife. Und wenn der Pharao dich als seine Frau möchte, they will kill me and take you. Werden sie wahrscheinlich mich töten so, und dich einfach nehmen. To protect me, also um mein Leben zu if schützen, this happens to happen, also wenn das passieren sollte, you will tell them that you are actually my sister. Sag ihnen einfach, dass du meine Schwester which bist. You are, you're my half-sister. Das stimmt ja auch so halb, denn sie waren but Halbgeschwister. You will not tell them that you are my wife. Aber sag ihnen nicht, dass du meine Frau bist. So they go into Egypt and it's exactly what happens. Und so ziehen sie nach Ägypten, gehen hinein und genauso passiert es auch. See Sarah. Beamten des Palastes sehen die Sarah. They tell Pharaoh that there's this incredibly beautiful woman who just arrived. Und das hört auch der Pharao, dass diese unglaublich schöne Frau gerade angekommen ist. They approach Abraham and they say, "How much you want for her?" Und sie gehen zu Abraham hin und sagen, wie viel möchtest du für sie? And Abraham, the father of the faith, und Abraham, der Vater des Glaubens, says, sagt, she's not for sale. Sie ist nicht zu verkaufen. Because God has called me. Weil Gott mich berufen and hat. God has promised me a great nation. Und Gott mir eine große Nation and everywhere I go, I will be a blessing and I will bless. Und überall, wo ich hingehe, werde ich gesegnet werden und ein Segen sein. But Abraham did not say that. Aber das hat Abraham nicht gesagt. He said, "How much will you give me for?" Und er hat gesagt, na, wie viel gebt ihr mir für sie? So Pharaoh gave him servants and servant girls. Also so hat ihm der Pharao dann Diener und Dienerinnen female gegeben. Female donkeys, male donkeys. Und Eselinnen camels, und Esel, Kamele. And all kinds of stuff. Alle möglichen Dinge. And Abraham's like, "Yeah, I'll have a couple more of those." Und Abraham hat zum Beispiel gesagt, ja, okay, auf ein paar von denen vielleicht noch. If you throw that camel in, I'll take the female camel too. Wenn er das Kamel noch drauflegt oder das Weibchen noch dazu. And Sarah's probably standing there like, "Are you kidding me?" Und wahrscheinlich steht die Sarah neben ihm und denkt sich, ist das jetzt ein Witz? Is this you're gonna sell me? Du verkaufst mich jetzt? Shh. If I don't sell you, they'll kill me. Wenn ich dich nicht verkaufe, töten sie mich. Well, if you sell me, I'll kill you. Wenn du mich verkaufst, dann töte ich dich. So you're gonna die both ways. Also so oder so stirbst du. Anyway, he sells her. Naja, schließlich hat er and sie wirklich verkauft. All the stuff he's taken away and he sells his wife. Und hat wirklich seine Frau verkauft, nimmt alles mit, was er bekommen hat. The father of the faith. Ja, und das ist der Vater des Glaubens. The guy who just God just spoke to him. Ja, der Mann, zu dem Gott noch vorher eben told gesprochen him, go hat. Down south, you'll find your place in the land of promise. Und ihm gesagt hat, zieh gegen Süden, du wirst dort deinen Platz finden im verheißenen Land. Have we ever made that kind of mistake? Haben wir schon einmal einen solchen Fehler begangen? Nothing like that. Vielleicht nicht so. And so he leaves with all this stuff. Und er zieht wirklich wieder weg und nimmt all diese Dinge mit. And now Sarah is one of the concubines. Und jetzt she's in the palace. Sarah, einer der Konkubinen im Palast never mit dem Pharao. To be seen again. Und man wird sie wahrscheinlich nie wiedersehen. But God has the final word. Aber Gott hat immer das letzte Wort. And he brings plagues on the land of Egypt. Plagues. Und er bringt da Plagen in das Land der Ägypter. And Pharaoh realizes what has happened. Und dem Pharao wird bewusst, was passiert ist. So Pharaoh calls Abraham in and says, "What have you done to me?" Und so ruft er diesen Abraham nochmal zu sich und sagt, was you hast du getan? Sold me your wife? Du hast mir deine Frau verkauft? Take her and get out of here. Nimm sie wieder und schau, dass du wegkommst. Let's look at the last verse of chapter 12. Und schauen wir uns mal den letzten Vers in Kapitel 12 verse 20. An. Vers 20. This is slide 7. Pharaoh ordered some of his men to escort them. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer. And he sent Abraham out of the country along with his wife and all his possessions. Die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. He was thrown out of the country. Er wurde mehr oder weniger aus dem Land it was geschmissen. Like a disgrace. Es war eine Schande. I wonder what Sarah was saying to him all the way back north. Und ich frage mich, was die Sarah ihm erzählt hat, wie sie da gegen Norden zogen. Yeah, just throw another camel. Ja, noch ein Kamel, ja. Just throw another donkey in. Vielleicht noch ein Esel dazu. You. Just throw another donkey and you can have her. Noch einen Esel dazu und ihr könnt sie haben. I wonder what their conversation was like. Ich frage mich, was die wirklich miteinander geredet like quite haben. Disgraceful. Und das war ja ziemlich schändlich. But interesting that Abraham walks away with a lot of possessions. Aber interessant ist, dass Abraham weggeht und jetzt viele Reichtümer besitzt. He got blessed. Er wurde gesegnet. But he was not a blessing. Aber er war kein Segen he was, für andere. He was escorted and thrown out of the country. Er wurde geleitet und rausgeschmissen. It was not his place. Es war nicht der Platz für ihn. So let's continue with the story. Let's go to chapter 13. Und die Geschichte geht weiter in Kapitel 13. So Abraham left Egypt and traveled north into the Negev. Sie verließen Ägypten und zogen nach Norden in den Negev. Negev is a Hebrew word for dry. Das ist, bedeutet trocken auf Hebräisch. A desert. Und spricht eben von einer Wüste. Along with his wife and Lot and all that they owned. Seine Frau und Lot und alles, was ihnen gehörte. Let's go back to another illustration here on the screen. This is you see the Dead Sea and they're coming from the left side from Egypt. Also ihr seht das Tote Meer und sie kamen da von links. And that whole area to the south is desert. Und das ganze Gebiet im Süden ist Wüste. If you go to the next slide, you see a picture of the Fertile Crescent. Und man sieht hier diesen fruchtbaren Halbmond. It's like a half moon. You see it starting all the way from Ur along the Euphrates and Tigris River to the north. Das fängt da im Osten bei Ur an, wo Euphrat und Tigris all the way up to modern day Turkey. Bis hinauf in die moderne Türkei. Then down along the Mediterranean. Und dann wieder entlang der Mittelmeerküste. And down to Egypt and then the Nile River. Und auch Ägypten entlang, wo dann der Nil mündet. And then west of the Nile is the Sahara Desert almost all the way across to the other side of Africa. Und westlich des Nils fängt dann die Sahara an, die dann eigentlich ganz Nordafrika mit einschließt. Okay. Now watch this. Verses is chapter 13 verse 3. Und schaut euch mal den Vers 3 an. I'm sorry. Verse 2. Abraham was very rich in livestock, silver and gold. Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Abraham was the father of the faith. Er war der Vater des Glaubens. It is not just a given that if you're a Christian, God's called you to be poor. Und es ist nicht einfach so gegeben, dass wenn Gott dich beruft und du Christ bist, dass du zu Armut berufen bist. If God's called you to not have money, wenn Gott dich dazu berufen hat, kein Geld zu haben, then your calling is to show people that you can be happy without money. Dann ist dein Ruf, anderen zu zeigen, dass man glücklich sein kann, auch ohne Geld. If God has called you to have money, wenn Gott dich dazu berufen hat, viel zu besitzen, then God has called you to be generous. Dann hat Gott dich zur Großzügigkeit gerufen. One or the other. Es ist eine von diesen beiden Dingen. Maybe you're called to be like Abraham. Vielleicht bist du berufen worden, so wie Abraham. Don't be afraid to have God bless you. Und also hab keine Angst davor, dass Gott dich segnet. Verse 3. From the Negev, they continued traveling by stages to Bethel. In Etappen zogen sie weiter bis nach Bethel. Now in my translation it has the word by stages. Und also in der Übersetzung heißt es in Etappen. Which is very accurate because the word traveling is in the plural. Was eigentlich eine sehr korrekte Wiedergabe ist, weil das Wort Reisen ist ein Plural, steht im Plural. Abraham was stopping and then he was traveling again, he was camping, he was traveling. He was going from stage to stage back to Bethel. Also sie zogen, machten Lager, zogen weiter, machten wieder Lager und gingen so in Etappen weiter. Which gives us two principles right here. Und wo wir auch zwei Prinzipien ableiten können, answer the question, um eben diese Frage zu beantworten, place, wenn ich nicht mehr da bin, wo ich sein sollte, wie finde ich meinen Platz? Well, number one, go back to the beginning. Naja, die erste Antwort wäre, geh zurück an den Anfang. Go back to that place where God was. Geh an den Platz, wo Gott war. What happened when you gave your life to Christ? Also was passierte, als du dein Leben Christus gabst? Remember? Kannst du dich noch daran erinnern? Do you remember your brokenness? Kannst du noch erinnern, wie du innerlich gebrochen warst? Do you remember how you found yourself maybe on your knees? Wie du vielleicht auf deinen Knien warst? Do you remember how you cried out and said, God, please come into my life? Wo du gerufen hast, Gott, bitte komm in mein Leben. Change me, move me. Verändere mich, Herr. If you speak to me, I'll do anything. I'll give you my life. Wenn du zu mir sprichst, Herr, werde ich alles tun. Ich werde dir mein Leben geben. Go back to that place. Geh an diesen Ort zurück. When Abraham was confused in Egypt, als Abraham so verwirrt war in Ägypten, he made a straight line to go back to Bethel. Hat eine gerade Linie gezogen und ist wieder zurück nach Bethel. He made a straight line back to the house of the Lord. Und ist geradewegs wieder zurück zu diesem Haus Gottes gegangen. To the place he knew where God was. An den Ort, wo er wusste, dass Gott dort war. He went back to that altar. Und ging zurück zu diesem Altar, den gebaut hatte. And he went there in stages. Und ging in Etappen dorthin zurück. Now if we just stay here for a moment, wenn wir da kurz innehalten, I can make a decision in my mind today. Ich kann mir heute in meinen Gedanken eine Entscheidung festmachen. Lord, my life is so messed up. Und sagen, Herr, mein Leben ist so durcheinander. I should not have left home. Ich hätte nicht von zu Hause ausziehen sollen. Obwohl meine Eltern gesagt haben, ich soll es nicht tun. Gotten involved with that guy, even though my parents said not to. Hätte mich nicht mit diesem Burschen einlassen sollen. Meine Eltern haben es mir gesagt. I should not have drifted away from you. Hätte mich nicht von dir so entfernen like sollen. My conscience was saying. Wie mein Gewissen mir schon immer wieder bezeugt hat. Aber ich habe es trotzdem Now, gemacht. Look, where am I in my life? Und jetzt schau, wo ich jetzt bin. Wo stehe ich jetzt mit meinem where Leben? Do I start? Wo fange ich überhaupt an? Like this person said to me last Sunday, where do I start? So wie diese Person letzten Sonntag zu mir gesagt hat, wo fange ich I'm überhaupt like an? Lost out there somewhere. Ich bin völlig verloren irgendwo da draußen. Well, in your heart, naja, in deinem Herzen, go back to the place you began. Geh halt dorthin, wo wo es angefangen Go hat. Back to the altar. Geh zurück zu diesem Altar. Go back to the foot of the cross. Oder an das Fuß des Kreuzes. And look at how much God loves us. Und sieh dir mal an, wie sehr Gott uns liebt. It says in Psalm 139, 17 and 18. Also in Psalm 137, 18 und 19 steht, that your thoughts, O God, toward me, dass deine Gedanken, O Gott, are more than can be numbered. Sind mehr als gezählt werden können. Your thoughts toward me are more than the sand. Deine Gedanken über mich sind mehr als der Sand. This is how much God is thinking of us. So viel denkt Gott and über uns nach und liebt uns. And the outstretched hands of Christ. Und die Arme Jesu, die sich so ausbreiten uns gegenüber. I need to go with my heart back to the altar. So muss ich mit meinem Herzen wieder zurückgehen an diesen Altar. The place where I started. Genau an den Ort, wo ich angefangen just habe. Like I'm a new believer. So wie wenn ich ein ganz neuer Gläubiger wäre. And adjust my heart to his mercy und mein Leben wieder, mein Herz wieder in Einklang bringen mit seiner Barmherzigkeit and his grace. Und seiner Gnade. You know, we think when we get saved, wir denken uns, well, wenn wir gerettet werden, I was an unbeliever. God forgive my sin. I didn't know. Ich war ungläubig und ich bin zum Glauben gekommen und Gott hat mir meine Sünde vergeben. But somehow as a believer it's harder to come back to that place. Aber irgendwie als gläubiger Mensch ist es schwieriger, sich wieder dorthin zu begeben. Because now we have guilt as a Christian. I should have known better. Denn jetzt hat man so ein Schuldgefühl als Christ, denn ich hätte es ja besser wissen müssen. I willfully, deliberately sinned against God as a Christian. Ich habe es ja bewusst und absichtlich habe ich mich gegen Gott versündigt. Where do I go from here? Wo soll ich jetzt hingehen? Back to the beginning. Und die Antwort ist auch zurück an to den Anfang. A deeper revelation of his mercy. Um eine noch tiefere Erfahrung an seiner Barmherzigkeit zu bekommen. It says in Psalm 130. Im Psalm 130 that it's through forgiveness that we learn the fear of God. Dass wir durch Vergebung die Furcht des Herrn lernen. Maybe the reason that you drifted is you didn't really comprehend the first time the depth of God's love. Vielleicht der Grund, warum du so abgewichen bist, ist, dass du das erste Mal nicht wirklich verstanden hast. But maybe this time. Der Liebe Gottes. Aber vielleicht diesmal. Vielleicht verstehst du es ja dieses Mal. Und du bist vielleicht noch schlimmer dran, als du es dir ursprünglich gedacht hast. Du hast gedacht, du bist schlecht. Now you know you're really bad. Aber jetzt weißt du wirklich, wie es in deinem Herzen aussieht. You can understand the depth of his mercy. Aber jetzt kannst du natürlich auch seine Barmherzigkeit Let's besser verstehen. Back to the beginning. Und gehen wir zurück an diesen Let's Anfang. Go to the foot of the cross. An das Fuß des Kreuzes. And let's cast ourselves on God. Und wirklich unsere Sachen auf Gott werfen. Like it says in Luke chapter 18. So wie es auch in Lukas 18 that heißt. That the man, he said, Lord, be merciful to me, the sinner. Er sagt, Herr, sei mir gnädig, mir Sünder. Do we have this idea that once we become a Christian? Und vielleicht haben wir diese Vorstellung, dass wenn wir einmal Christ geworden sind, receive forgiveness, in Vergebung empfangen that the rest haben, of my life is doing good and maintaining good. Dass der Rest meines Lebens darin besteht, dass ich Gutes tue und im Guten bleibe. And I'll never have to come to the altar again, und ich muss nie wieder zurück zu diesem Altar kehren. I can handle it from here. Weil von hier kann ich ja selbst in die Hand nehmen. It was the past that was bothering, but with the present I can handle. Die Vergangenheit war ja das, was belastet hat, aber von hier kann ich selbst machen. Are you sure? Bist du dir sicher, How about so Romans ist? Chapter 7? Wie wär's mit Römer Kapitel 7? When I go to do good, evil is present with me. Wenn ich tue, gehe, um Gutes zu tun, ist das Böse immer mit dabei. We may be shocked at how much mercy we need as believers. Und wir sind wahrscheinlich darüber schockiert, wenn wir erkennen würden, wie viel Barmherzigkeit wir als Glaubende brauchen. And how much grace we need in our hearts to continue on. Und wie viel Gnade wir brauchen in unserem Herzen, um überhaupt weitermachen Let's zu können. Let's continue with the story. Und wenn wir uns die Geschichte weiter ansehen. Let's look at a map of Bethel. Bethel is a little bit north of what became Jerusalem later. Und das ist ein bisschen nördlich von dem, was später dann Jerusalem genannt wird. Okay, and it's just to the northwest of the top of the Dead Sea. Und eben so ein bisschen nordwestlich des Toten Meeres. Let's go to the next verse 4. Vers 4. This was the same place where Abraham had built the altar. Damals hatte Abraham dort einen Altar erbaut. And there he worshipped the Lord again. Und dort rief er den Namen des Herrn he went erneut back an. To the same place. Er ging zurück an denselben Ort. The same place to receive mercy, to worship God. An denselben Ort, um diese Barmherzigkeit wieder zu empfangen von Gott Abraham und ihn anzubeten. Makes the adjustment and is and has found his place again with God. Und er macht diese Korrektur in seinem Leben und findet auch seinen Platz mit Gott wieder. In two ways. In zweierlei heart, Weise. In seinem Herzen. Yet while he was in Egypt, als er noch in Ägypten war. He made the decision, I'm going to Bethel. Denn er hat diese Entscheidung getroffen, ich werde zurückgehen nach Bethel. So the heart was already in tune. Also war das Herz schon in Einklang mit Gott. But he had to move in stages. Aber er musste in so Etappen vorangehen. And you can tune your heart in this morning, but your life und du kannst auch heute Morgen dein Herz wieder in Einklang mit Gott bringen. So messed up, it's gonna take some stages. Aber dein Leben ist vielleicht so durcheinander, dass es einige Etappen brauchen wird. Maybe where you work is not good for you. Vielleicht ist deine Arbeitsstelle kein guter Platz the person für dich. You're living with is not good for you. Oder die Person, mit der du zusammenlebst, ist einfach nicht gut für dich. And you've got to make some decisions now. Und du musst ein paar Entscheidungen treffen. Say, my heart is in tune, but my life is out of order. Und du musst sagen, mein Herz ist zwar jetzt in Einklang, aber mein Leben ist so, wirklich Lord, help ganz me make woanders. Some decisions here. Und du sagst dann, Herr, hilf mir einfach ein paar Entscheidungen Number zu treffen. One, this roommate is dragging me down. Erstens mal, also mein Wohnungsgenosse ist wirklich jemand, der zieht mich runter. Living, where I'm living is dragging me down. Oder wo ich lebe, das zieht mich einfach runter. So we begin to make one decision after another. Und so fängt man an, eine Entscheidung nach der anderen zu treffen. So that our lifestyle, damit sich unser Lebensstil, the lifestyle that we're living, den Lebensstil, den wir glorifies führen, God. Gott verherrlicht. Well, you know, I work at this place and it's the only place I can work. Naja, weißt du, ich arbeite dort und es ist eigentlich der einzige Ort, an dem ich arbeiten kann. I struggle with alcohol, but I'm a bartender. Ich habe zwar diesen Kampf mit Alkohol, aber ich stehe nur normal, arbeite and nicht I in don't einer know Bar. How to do anything else. Und ich weiß aber nicht, was ich sonst machen könnte. Well, let's pray for you. Naja, lass uns let's für dich beten. Let's ask God to do a miracle here. Und bitten wir Gott einfach darum, ein Wunder zu tun. I'd rather have less of an income, be walking with God. Ich hätte lieber ein geringeres Einkommen, bin aber mit Gott and unterwegs. See what God does. Und das, schau einfach, was Gott machen Let's wird. Continue. Let's go to verse 5. Vers 5. Lot was traveling with Abraham. Lot, who was traveling with Abraham, had also become very wealthy with flocks of sheep and goats and herds of cattle and many tents. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. But the land could not support both Abraham and Lot. Ihr Besitz war zu groß, um zusammen zu wohnen. Finally, in verse 8, Lot said to Abraham said to Lot, Abraham beredete die Sache mit Let's Lot. Let's not allow this conflict to come between us. Lass nicht zu, dass dieser Konflikt zwischen uns gerät. Vers 9. The whole countryside is open to you. Ist nicht das ganze Land vor dir? Yeah, this verse right here, we have to look at it real close. Also diesen Vers sollten wir uns näher ansehen. The verse actually says, the whole countryside is open to you, so let's separate. Es heißt eigentlich, das ganze Land liegt vor dir, also lass uns trennen. So, but both our translations add a little bit more to help you understand. Aber beide Übersetzungen, das Englische und das Deutsche, fügt ein bisschen was dazu, damit du es besser verstehst. It gives the implication. Und das, was eigentlich drinnen steckt, wird explizit so gesagt. So the implication is, take your choice of any section of the land you want. Und im Englischen heißt es eben, wähle du, welchen Teil des Landes du nehmen möchtest. And then the German Bible says, and it will be better if we separate. Und die deutsche Neue Leben sagt, es ist besser, wenn wir uns trennen. So let's look at the next verse. Und der nächste Vers. Abraham says, if you want the land to the left, I will go to the right. Wenn du nach links ziehen willst, werde ich nach rechts ziehen. If you prefer the land to the, on the right, I will go to the left. Gehst du jedoch nach rechts, werde ich mich nach links wenden. When Abraham now is worshiping and fellowshipping with God, jetzt wo Abraham wieder diese Gemeinschaft hat mit Gott und Gott anbetet, at Bethel, in Bethel, he's very secure that his place lies in the hands of God. Hatte wirklich diese Sicherheit, dass sein Platz bei Gott liegt. You cannot take my place away. Du kannst nicht mir meinen Platz wegnehmen. My place is God. Mein Platz ist so Gott. Look, you go right and I'll go left. Also schau, wenn du nach rechts gehst, gehe ich nach you links. Go north, I'll go south. Oder zieh du nach Norden, gehe ich nach you Süden. Go northwest, I'll go southeast. Du gehst nach Nordwesten, ich gehe nach Südosten. You choose. Du suchst dir aus. So, in verse 11, und so in Vers 11, you have to just translate this. Ja. So Lot replied to Abraham. Also antwortete Lot dem Abraham. Before I decide, let us go and worship the Lord at the altar of Bethel. Bevor ich entscheide, lass uns anbeten am Altar in Bethel. The house of God. Das Haus Gottes. And then you can pray for me that the Lord shows me the place he has chosen for me. Und dann kannst du für mich beten, dass der Herr mir zeigt, welchen Platz er für mich ausgewählt hat. Now that's the how it could have been translation. Das ist wieder diese wie es hätte sein können Übersetzung. That's not in the Bible. So steht's nicht But in der Bibel. But that's how it could have Aber so hätte es ja sein Lot können. Replied to Abraham, "Before I decide, let us go and worship the Lord also at the altar of Bethel." Lot sagt zu Abraham, also bevor wir es entscheiden, gehen wir einfach zum Altar, beten wir und schauen, was der Herr and sagt. And you can pray for me that the Lord shows me the place He has chosen for me. Und du kannst für mich beten, dass der Herr mir zeigt, welchen Platz er that's für mich bereit hat. How it could have been. So hätte es ja sein But that's können. Not how it was. Aber so war es nicht. Let's look at the Bible. In der Bibel Verse steht 11. Vers 11. Lot chose for himself. Da wählte sich Lot. All the German translations except for the the Neues Leben have the word sich in there. Also alle, the reflexive. Alle deutschen Übersetzungen außer die Neues Leben hat dieses sich darin. Deshalb wählte Lot He chose sich. For himself. Da wählte er sich das für sich What aus. Sad words. Und was für traurige Worte sind das? He chose for himself the whole Jordan Valley to the east of them. Er wählte sich das ganze Land des Jordan nach Osten hin. So Abraham settled in the land of Canaan. Und so hat sich Abraham im Land Kanaan niedergelassen. And Lot moved his tents toward a place near Sodom. Und Lot schlug seine Zelte in der Nähe von Sodom auf. Verse 13. Vers 13. And the people of this area were extremely wicked and constantly sinned against the Lord. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Eventually Lot is going to move into Sodom. Letztendlich wird dann der Lot direkt in die Stadt Sodom ziehen. Going to become one of the city officials. Und er wird sogar einer der im Stadtrat sein in Sodom. And in the end, und am Ende he's going to lose everything. Wird er alles verlieren. Because God is going to destroy Sodom and Gomorrah. Weil Gott diese Städte Sodom und Gomorrah vernichten and wird. As Abraham said, Lord, if you can find 50 righteous people, will you spare the city? Und so wie Abraham dann gebetet hat, Herr, wenn nur 50 aufrechte Menschen dieser Stadt sind, wirst du sie dann verschonen? Nein. 45. No, I won't. Nein. 40. Wenn 40 gefunden no, I won't. Würden. 30. 30. No, I won't. 20. 20. No, I won't. 10. 10. No, I won't. Nein, ich werde es nicht tun. And he didn't ask anymore. Und dann hat er nicht mehr darum gebeten. Abraham lost Lot lost everything. Und Lot verlor alles. His wife, seine Frau. The only thing he had left were his two daughters and himself. Das einzige, was ihm blieb, waren sein Leben und seine zwei Töchter. The Apostle Peter calls Lot righteous Lot 3 times. Und Petrus spricht über Lot als den gerechten Lot. Dreimal erwähnt er das. 2 Peter 2:9. 3 times. 2. Petrus 2. He calls him. If you read Genesis, you find nothing righteous about Lot. Aber wenn man das erste Buch Mose liest, findet man eigentlich nichts über einen gerechten Lot. You would think he was an unbeliever. Man glaubt eigentlich, dass er ein ungläubiger Mensch ist. But somehow Peter wants us to know that he was a believer. Aber Petrus möchte sicher gehen, dass wir glauben oder wissen, dass er ein gerechter Mensch war. And he still made such bad decisions. Und trotzdem hat er so schlechte Entscheidungen Sometimes getroffen. I meet people and they are such wonderful, beautiful people. Und manchmal treffe ich Menschen, die sind wirklich ganz wunderbare, you talk to them, liebe Leute. They love God, und du sprichst mit ihnen und sie lieben but they Gott. Just keep making the worst decisions. Aber sie machen in ihrem Leben wirklich die schlechtesten Entscheidungen. Und sie kommen und sie weinen und sagen, ich liebe es hier, ich liebe Gott. And then next week they make the worst decision. Und dann die Woche and darauf the worst decision. Die schlimmste Entscheidung überhaupt. And the whole idea of Lot is this. Und die ganze Idee, die in dieser Person Lot steckt, ist folgende. No matter how righteous you are. Egal wie gerecht du sein magst. Bad decisions carry consequences. Schlechte Entscheidungen haben Konsequenzen. God has a place for us. Und Gott hat einen Platz für uns. And it starts with being in tune with him. Und es fängt damit an, dass man mit ihm in Gleichklang ist. Tuning into his mercy. Und sich auf ihn einstimmt, in seine Barmherzigkeit. The idea that God's thoughts toward us are more than the grains of sand on the beaches. Und einfach dieser Gedanke, dass die Gedanken Gottes über uns mehr sind als die Sandkörner am Strand. It begins with a heart of worship. Das fängt an mit einem Herz der Anbetung. It begins with asking people, please pray for me. Es fängt damit an, dass man andere darum bittet, dass sie für einen beten. Sag, bitte bete für mich, ich habe eine ganz wichtige Entscheidung zu treffen. Und ich möchte also wirklich keinen Fehler machen. Und wir wollen mit ein paar Dingen schließen, die Gott noch zu Abraham gesagt hat. Vers 14. After Lot had gone, nachdem Lot sich getrennt hatte, the Lord said to Abraham, sagte der Herr zu Abraham, look as far as you can see in every direction. Erheb doch deine Augen und schaue aus. North and south, east and west. Nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. I am giving all this land. Dieses ganze Land, das du siehst, as far as you can see, to you and your descendants as a permanent possession. werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zum Besitz geben. And I will give you so many descendants that like the dust of the earth they cannot be counted. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. The last verse. So Abraham moved his camp to Hebron. Da verlegte Abraham sein Lager zu dem Eichenhain von Mamre. That's where David will become king. 1,000 Jahre später wird an David dort König werden. And settled near the oak grove belonging to Mamre. Und hat lagert eben bei Mamre, bei Hebron. And we'll end with this. And he built another altar. Dort baute er dem Herrn einen Altar. The most important thing to Abraham was that he was in tune with God. Das Wichtigste für Abraham war, dass er in Gleichklang mit Gott war. Our altar is the cross. Unser Altar ist das Kreuz. Our altar is the throne of grace now. Der Gnadenthron. The cross has opened the way to God's mercy and grace. Das Kreuz hat diesen Weg geöffnet zu Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Abraham built another altar. Und Abraham baute noch einen Altar. And just to close. Everything that Abraham received was eternal. Und zum Schluss noch, alles was Abraham empfangen hat von Gott war für immer. I've had people make fun of me and say, one of my uncles said to me. Also manche Menschen machen sich über mich lustig, zum Beispiel einer meiner Onkel. When I was 18, he said to me. Und ich war 18 damals. He said, Robert, let me tell you something. Und er sagt, Rob, ich möchte etwas sagen. I say this as your uncle. Und ich sag dir das als dein Onkel. You are wasting your life. Du verschwendest dein Leben. Following your God. Wenn du deinem Gott nachfolgst. Did I? Die Frage ist, habe ich das I gemacht? I think that what I have. Ich glaube, dass das, was ich habe. And I know it. It's eternal. Ich weiß es. Es hat Ewigkeitswert. This is not a chess club or some ski club or something. This is the body of Christ. Das ist kein Schachverein oder ein Skiverein. Das ist der Leib Christi. We will be together for eternity. Wir werden bis in Ewigkeit zusammen and sein. Anyone that we can reach. Und jeden, den wir erreichen können, is with us for eternity. Ist bei uns und mit uns in what Ewigkeit. We are doing is eternal. Was wir tun, hat Ewigkeitswert. Amen? Amen. Let's pray. Father, we pray this morning to you. Vater, wir beten heute Morgen we zu come dir. Before, we come to the altar. Und wir kommen vor dich und kommen to vor your den Altar. Wonderful throne of grace. Zu deinem wunderbaren Thron der Gnade. And we believe it by faith. Und wir glauben es, Herr. That you are seated in heaven. Dass du thronst im Himmel. On your throne. Auf deinem Thron. And mercy flows down like rain. Und dass Barmherzigkeit herabkommt wie Regen. And falls upon us like the dew. Und auf uns fällt wie Tau. And in your mind, und in deinen Gedanken, your thoughts about us are innumerable. Deine Gedanken über uns sind unzählbar. How much you love us. Wie sehr du uns liebst. What you want to do for us. Was du für uns tun möchtest. How you feel for us. Wie du für uns how you understand us. Und uns verstehst. And Lord, maybe there's somebody here this morning. Und vielleicht ist heute Morgen jemand hier. And you're like Abraham in Egypt. Und dir geht's wie dem Abraham. You don't know how you got there. You just got there. Du hast keine Ahnung, wie du dorthin gekommen bist, aber du bist jetzt da. Willing to sell anything. Und du bist wirklich bereit, alles zu verkaufen. To give up all your values. All deine Werte aufzugeben. To find some kind of place. Um einen Platz zu finden. Let's pray this morning. Lass uns beten heute Vormittag. Lord, if there's somebody here this morning. Herr, wenn heute Vormittag jemand da ist. Ready to give it up. Der einfach bereit ist, es aufzugeben. Just ready to sell their values. Bereit ist einfach die Werte their purity, zu veräußern. Die Reinheit. Their honesty, die Ehrlichkeit. Their humility, die Demut. Their faith, ihren Glauben. Their meekness, ihre Demut. Their perseverance, Sanftmut, ihre Durchhaltevermögen. Just ready to sell it. Einfach bereit sind, diese Dinge zu verkaufen. For some cheap place. Für einen ganz billigen Platz. In ja, the world. In der Welt. We just pray this morning. Wir beten heute Morgen. Bring us to our senses. Bring uns wieder zur Vernunft. Ja. Like the prodigal son. So wie dieser verlorene Sohn. He came to his senses. Er kam wieder zur Vernunft. And help us to return to Bethel. Und hilf uns zurückzukehren the nach house Bethel of God, zum Haus Gottes. To worship you. Um dich anzubeten. To receive forgiveness. Um Vergebung zu empfangen. And then to make good decisions. Und um dann gute Entscheidungen treffen zu können. Pray with me. bete mit mir. Say, God, forgive me. Und sag, Gott, vergib mir. Cleanse me like you did in the beginning. Reinige mich so, wie du es am Anfang auch gemacht hast. I'm coming back to the altar. Ich komme zurück zu diesem Altar. Just like I did when I was unsaved. So wie es war, als ich dich noch nicht kannte. Save me from myself. Rette mich vor mir selbst. Please. Bitte. Help me. Hilf mir. Help me make decisions now. Hilf mir, Entscheidungen zu treffen. To find my way back to the house of the Lord. Entscheidungen, um meinen Weg wieder zurück zum Haus Gottes zu finden. To find my place. Um meinen Platz zu finden. And maybe you're here this morning and you don't know the Lord at all. Und vielleicht bist du heute Vormittag hier und du kennst den Herrn überhaupt noch nicht. You've never received his forgiveness. Du hast noch nie seine Vergebung empfangen. You don't know his love. Du kennst seine Liebe nicht. Pray with me this morning. Dann bete mit mir heute Morgen. Say, God, forgive me of my sin. Und sag, Gott, vergib mir meine Sünde. Fill my heart with your love. Füll mein Herz mit deiner I Liebe. Want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. I want to find my place in your kingdom. Ich möchte meinen Platz finden in deinem Reich. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. In Jesus' name. In Jesu Namen.